Hallo und herzlich willkommen zum Nerdphone, Ausgabe Nummer 88 am 28. Dezember 2014 vom 31C3. Ja, heute ein bisschen schwermütig, ne? Weil? The last one. Die vorläufig letzte Folge. Vorläufig letzte Folge bedeutet, Nerdphone ist erst einmal im Winterschlaf und zum Schlafen gehen habe ich dabei gebracht den Uwe. Hallo. Und den Dennis. Moin Moin. Ja, wir nehmen, wie man hören kann, Hintergrundgeräusche ein bisschen heute mal aus dem Sendezentrum auf, hier am Podcast-Tisch, also nicht live, keine Angst. Ja, hat sich erledigt mit Nerdphone, ne? Ist ausgespielt, ne? Der Pascal hat die Taschen voll. Genau, ich jetzt nicht mehr. Die Einnahmen alle jetzt verspielt, alles verzockt. Nerdphone hat sich jetzt, ausgeflattert. Schade, ne? Oder? Eigentlich schon. Also waren also einige nette, geniale Stunden bei, die wir da mit unseren Themen und Gästen verbracht haben. Das waren richtig viele Stunden. Lass mich mal nachgucken, wie viele Stunden das überhaupt waren. Verdammt, ich habe doch gar nicht nachgeguckt, wie viele Stunden das waren. Was schätzt ihr denn? Wie viele Stunden hat der Nerdphone so verballert? 200. 88. Folge, Stunde. Manche waren auch exorbitant länger. Ich denke, wir werden 130 Stunden haben. 1,7 Tage. Das sind nicht viele. Das sind nicht viele. Das sind keine 48 Stunden. Wir haben 1,7 Tage und insgesamt 4,2 Gigabyte Das ist aber verströmt. Wenig. Ja, das ist alles schön komprimiert, ne? Aber wir haben immerhin geschafft, nein, jetzt nicht haten hier, die 88. Folge geschafft. Guten Tag. Ja, die 88. Folge, genau. Und der Uwe, der war ja lange mit dabei. Wir haben ja heute zur Abschlussgala, habe ich mir gedacht, komm, da müssen jetzt mal die dabei sein, die zuerst mit dabei waren. Und Uwe ist halt der mit als erster dabei war in der ersten Ausgabe. Das heißt, im Grunde haben wir jetzt zur 88. Ausgabe, hat Uwe hat's geschafft. Wie oft warst du dabei, habe ich gesagt? 32 Mal heute, ja. Irgendwie sowas. Also ich bin mehr als ein Drittel Mal von allen Folgen dabei gewesen. 32 Entweder habe ich nichts zu tun oder ich bin ein gern gesehener Gast. Hast du jetzt gesagt. Und der Dennis war jetzt 22 Folgen mit dabei. Auch okay. Wann haben wir gestartet? Das muss irgendwie Anfang 2011 gewesen sein, nachdem wir in Düsseldorf unseren Twitter-Stammtisch am Flughafen gemacht genau, haben. Genau, den Stammtisch-Video, den wir gemacht haben. Und danach haben wir gestartet. Also genau am 9. Januar 2011 ist die erste... Also fast 3 Jahre sind es jetzt. Ja, die erste Nerdphone-Folge, die aber nicht Nerdphone an sich hieß. Ich habe es ja später Nerdphone genannt. Aber 9. Januar 2011 haben Uwe und ich gequatscht über... Ich glaube Android-Routen und warum man überhaupt so ein Telefon... routen sollte und... Ich hab's mir angehört. Das ist nochmal, mein Gott, erschreckend. Über was für einen Blödsinn wir damals geredet haben, weil, heute nicht Blödsinn inhaltlich, aber wie alt das Thema ist, ne? Wir haben dann noch über ich glaube, Android 2 oder sowas geredet. Das ist so. Ich hatte damals, glaube ich, mir Nietennagel neu gekauft gehabt, ein HTC Desire Bravo mit Android 2.2 mit dem Stock-ROM von HTC drauf. Ja, also das, irgendwie sowas. Da haben wir schon echt angefangen mit Android-Routen. Aber wenn wir ehrlich sind, die erste Folge, ja, die ist mit Boris. Die erste Folge war mit Boris. Die hast du mit Boris bei McDonald's, glaube ich, gemacht. Nee, nicht McDonald's. Kein Plug-in hier. Also ich kriege wieder 50 Mille von McDonald's. Verdammt. Ja, irgendwie nochmal 50 Mille. Jetzt habe ich 100 Mille wieder. Super. Mit Boris habe ich mal eine Testfolge aufgenommen. Mit zwei USB-Mikrofonen im Café. Die Bedienung mit dabei. Wollte noch einen Kaffee. Ist mit da drauf. Habe ich mal getestet. Was ist ein Podcast? Wir nehmen ihn auf. Das war so ein... Wie nennen wir das? Ein Pilot, ne? Trial and Error. Ja, das war ein Pilot, war das. Das war eine Pilotfolge. Und so die richtige Folge habe ich eigentlich mit Uwe da angefangen, gesagt, komm, wir bringen da mal ein Konzept rein. Und irgendwann habe ich mir gedacht, oh, der Uwe ist so ein Android-Fanboy. Ich brauche Verstärkung. Da habe ich mir dann direkt eine Woche später den Dennis mit dazu geholt, auch aus der Flughafenaktion, die wir gemacht haben, mit dem Trammtisch. Und da haben wir dann über richtige Dinge gesprochen. Da haben wir über Apple geredet. Da haben wir über Apple Fanboy-Sachen geredet hier. Also wir haben eigentlich alles durch, ne, in dem Thema. Wir haben die Apples durch, wir haben die Androids durch. Wenn man dazu noch erwähnen kann, die Twamtisch-Version am Düsseldorfer Flughafen, da haben wir auch mit 10 Mann zusammengearbeitet. Da sind wir drei, du Pascal, Dennis und ich, die einzigen, die noch regelmäßig miteinander Kontakt und auch in echt live Kontakt miteinander haben. Die übrig geblieben sind. Also ich kann mich nur wieder mal bei Dennis bedanken, der gibt mir wieder Unterkunft hier auf dem Kongress. 31C3 Kongress, genau. Finde ich total genial. Auf Dennis Sofa. Genau, dass ich da bei Dennis auf dem Sofa übernachten kann. Und dass ich auch manchmal etwas früher nach Hause gebracht werde, weil alte Leute müssen ja irgendwie schlafen. Ja gut, wir haben ja Verständnis für ältere Menschen, deswegen ist ja kein Thema, das kriegen wir ja hin. Ne? Also wir haben 88 Ausgaben und insgesamt, ja, nur mal zur Statistik, ich bin ja so ein Statistikarsch hier, ne? Das ist ja 32 Gesprächspartner, das ist verschiedene. Also ist im Endeffekt fast jede zweite Ausgabe einen anderen Gesprächspartner. Alles durch die Bank, ja. Alles durch die Bank durch. Also klar, den Uwe meist mit dabei, dann den Dennis oft mit dabei. Ist alles mit dabei gewesen. Ich habe den... 2-3 Hochkaräter hast du ja auch gehabt. Da brauchst du dich auch nicht verstecken. Doch, das war... zum Schluss habe ich nochmal Gas gegeben. Also ich fahre den Nerdwohn dann voll gegen die Wand. Also nicht im ersten Gang mit 10 km/h. Also ich habe schon richtig Fahrt aufgenommen hier. Also... oft mit dabei, da waren auch der Lars war mit dabei, öfters mal von Tarnkappe, der Michael hier, der Eibetzer, öfters mit dabei, Huhet war auch 7-mal mit dabei und so zum Schluss habe ich mir gedacht, wie kriegst du den Nerdfon nochmal so ans Leben und habe mir so ein paar, ja du hast Hochkaräter gesagt, ja ich habe Menschen genommen, die mal nicht aus der Nerd-Ecke kommen und versucht, die mal in einen Podcast einzubinden und es war interessant, also ich habe den Peter mit dabei gehabt, Dr. Peter Tauber mit dabei gehabt. Ich habe hier Hans-Jörg Schmidt hier aus Hamburg auch mit dabei gehabt, über gewisse Themen mit dem geredet. Ich habe mal ganz unnötige Themen mit dabei gehabt. Habt ihr eigentlich nochmal nachgehört? Wahrscheinlich nicht. Ich habe zum Beispiel noch diesen Afghanistan, Enno Lenzer heißt er, glaube ich. Kurdistan. Den habe ich eben noch getroffen hier. Also sehr guter Podcast. Also nehmt es mir nicht böse, aber das sind meine liebsten Folgen mit denen, weil das ist was ganz anderes. Das war ganz was anderes gewesen. Da habe ich den Enno ja in Kurdistan angerufen auf dem Handy und habe mit denen einen Handy-Podcast gemacht aus Kurdistan. Also ich war sehr verwundert halt eben über die Berichterstattung unserer Mainstream-Medien, der Print-Medien und dem Fernsehen und wie halt Enno Lenze und der Enno Heidmann. Und Enno Heidmann, wie die beiden über diese Krisengebiete berichtet haben, aus deren Standpunkt, wie sie da unten verweilt haben. Genau, nicht nur und über, sondern aus. Das war was ganz, ganz, ganz, ganz anderes als das, was uns die Presse von denen verkaufen will. Ja. Und von da an habe ich zum Beispiel auch diese Russland-Ukraine-Putin-Krise aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. So dieses Putin-Bashing unserer Medien, als ob die uns vorbereiten wollen, wenn wir doch tatsächlich mal unsere Messer schärfen müssen und nochmal in Russland einmarschieren sollten, was ich nicht hoffe, niemals, dass halt eben die Berichterstattung halt eine völlig andere war. Das würde ich so als ein Highlight des Nerdphones. Und genau deswegen muss es Podcasts eigentlich geben, wegen so einer Berichterstattung, weil alle anderen gegen Bezahlung machen sowas nicht, ne? Nee, also es gibt leider halt zu wenige Leute, die halt überhaupt wissen, was ein Podcast ist, ne? Du bist noch ein bisschen zu laut, Uwe, aber das kriegen wir noch hin. Es gibt halt sehr, sehr viel, auch sehr, sehr viel gute Berichte, die aber aus welchen Gründen auch immer entweder extrem spät gezeigt werden, dann nach dieser wunderbaren Deduplizierung beziehungsweise dann nach 7 Tagen wieder aus dem Internet verschwinden, obwohl es eigentlich ganz interessant gewesen wäre. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass es nichts gibt. Ich glaube, es ist nur nicht so verfügbar, wie wir es uns gerne vorstellen würden. Also ich glaube schon, dass es 2-3 Dokumentationen beziehungsweise auch Berichte gibt, die dann auch mal ein bisschen tiefer gehen, aber nichtsdestotrotz dieses Thema Podcast oder ähnliches mit fundierten Menschen und nicht nur so ein Dummgesabbel, wie wir es tun, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass sowas weiterhin bestehen bleibt. Und da muss man einfach gucken, was sich dort entwickelt, die Leute oder beziehungsweise man sieht das ja hier auch, wie viele Leute jetzt hier gespannt zuschauen bei dem Vortrag, der jetzt in Kürze stattfinden wird. Also es ist schon so, dass die Leute Interesse daran haben, aber es ist natürlich, es reicht nicht, dass alle nur zuhören, sondern es muss natürlich auch Leute geben, die sich darum kümmern, dass da dann auch was reinfällt, weil wenn alle nur hören und keiner produziert, dann haben wir da auch ein ziemliches Ungleichgewicht und dann könnte man im Prinzip auch wieder so argumentieren, dass ja die drei Großen, die ja 95% aller Podcasts machen, dass die auch nur das erzählen, was wichtig wäre, beziehungsweise was man hören möchte, hören soll, hören darf. Aber trotzdem habe ich mir auch die Fahne geschrieben, auch den Hörern wenig Depression mitzugeben. Das heißt, ich wollte immer ein bisschen was Positives. Also ich habe euch immer angespornt, so ein bisschen, komm, lass die Themen, also hier in den Shownotes-Vorbereitungen mal reingeschrieben, komm, positive Meldungen, reden über positive Sachen. War schwierig, ne? Ja, weil wir sind halt eben, glaube ich, darauf geeicht, durch unsere jahrelange Selbstmedienerfahrung, da wird halt eben nur darüber berichtet, es interessiert keinen, wenn im Nebenhaus der Dach wegfliegt und weil der Autogeiser explodiert ist und dabei keiner umgekommen ist. Ne? Also wenn da aber einer umkommt, wird da 3 Tage darüber berichtet. Und wenn das nur in der Luft fliegt, das Dach, dann ist das halt so eine Nebenbemerkung in irgendeinem Lokalsender, genau. Weil es wieder positiv berichtet, dass die Menschen nicht interessiert. Aber trotzdem, wir haben es, ich glaube, es ist eigentlich geschafft, viel Positives rüberzubringen, den Leuten ein bisschen Spaß dabei zu bringen. Und wir hatten eine besondere Folge nach der OM. Also für mich war die wirklich besonders. Weil die war auf Englisch. Wir hatten auf der OM 2 junge Frauen kennengelernt, eine Amerikanerin und eine, wo kam denn hier? Wohnen, Engländerin. Oder? Eine Engländerin, die gebürtig irgendwo aus dem asiatischen Raum ist. Ja, und die haben neben uns gezeltet und die hatten, irgendwann mal wollten die warmes Wasser haben und die haben dann bei uns immer Tee getrunken, da die unseren Wasserkocher benutzt haben. Und die haben wir dann irgendwann angesprochen, ob wir vielleicht nach der OM eine Nachbetrachtung der OM in Englisch eine komplette Stunde eine Unterhaltung auf Englisch geführt haben. Also die OM, die Observe, Hack, Make, das Camp in Holland 2013. Genau. Und dann haben wir Anfang 2014, glaube ich, ne? Wir sind Anfang 2014 oder noch 2013, ich weiß gar nicht. Du als Statistik-Fan. Ich kann es dir genau sagen. Ich kann es dir ganz genau sagen. Bitte warten Sie jetzt. Anfang 2014 sagst du, ja? Ich glaube ja. Wir haben. Ach, das ist doch ganz einfach. Ich kann doch hier einfach mal raussuchen. So, Lisbeth und Yvonne, die haben teilgenommen am. Nee, 11.8.2013 haben wir es veröffentlicht. Tatsächlich, direkt danach, die Woche danach oder so. 11.8.2013, da haben wir das aufgenommen mit Yvonne und Lisbeth und da haben wir mal gesagt, so, eigentlich müssen wir auf eine Sprache und da die beiden schwer Deutsch sprechen, konnten wir sagen, komm, machen wir es auf Englisch. Ne? Also das war wirklich das Highlight. Das war für mich war es das Highlight. Haben uns einen abgebrochen dabei und Engländer und oder Native Speaker lachen sich schusselig, wenn die uns hören, aber ist ja egal. Trotzdem die Kurve. Aber ich glaube, wir haben uns da verständigen können, wir drei. Haben uns gut geschlagen, muss ich sagen. Also es war schon eine Herausforderung, ne? So manche Podcasts. Ja. Es war eine Herausforderung. Also mit Dennis habe ich viel abgerantet über die WWDC, ne? Haben wir uns sogar live mal zusammengesetzt. Dennis hier im hohen Norden und ich im tiefen NRW mal online und haben auch die WWDC, die Apple Fanboy Weihnachten, ne? Haben wir da mal ein bisschen bespaßt. Gottesdienst. Ja, den Gottesdienst mal begleitet, genau. Ja, das war mal ganz anders, weil man irgendwie überhaupt nicht wusste, über was man redet. Man musste darauf warten, was passiert. Genau. Und dann passierte sowas. Genau, was passiert da? Lass uns doch mal drüber reden jetzt. Ja. Ne? Und dann, und wir haben alle gewartet auf irgendwelche tollen neuen High-End-Geräte, mit denen wir beweihräuchern können und was kam. Teilweise nur Schrott, nur Müll und wir als Fanboy können nicht sagen, das ist scheiße. Wir müssen ja sagen, das ist alles toll. Ne? Dafür sind wir haben Fanboys. Es uns versucht, schön zu reden, aber es war extrem schwer. Wir haben uns also, alle schön. Es ist halt letztendlich, das war halt für uns nahezu wirklich sehr enttäuschend und letztendlich ist da ja auch nichts bei rumgekommen. Also, wie so häufig. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, oder, Dennis? Ja, natürlich hat er Spaß gemacht. Also es hat ja immer Spaß gemacht, uns in irgendeiner Weise hier zu unterhalten über dies und jenes. Und schön war dann, wenn du mit Hörerfeedback kamst. Ja, so Hörerfeedback kam, muss ich ehrlich sagen, eher spät auf. Kam relativ spät auf. Wir haben ja vorher eigentlich nur für uns gesendet und für unser Ego. Genau, wir haben nur geplappert und haben nur so aufgenommen. Was ich dabei nochmal einwerfen möchte, ist, wenn wir über zum Beispiel so Post-Snowden gesprochen haben, weil wir haben ja versucht, den politischen Aspekt außen vor zu lassen, weil wir da auch alle unterschiedliche Meinungen zu haben. Ja, nicht nur deswegen. Aber wir haben halt über diesen Sicherheitsaspekt gesprochen und wir haben halt eben so auf Krypto und Verschlüsselung hingewiesen und darauf hingewiesen, dass wir Tutorials auf unsere Blogs schreiben und da auf diese Sachen sind am wenigsten Resonanz gekommen. Mhm. Wenn wir so wirklich aus dem Bauch heraus dummes Zeug geblubbert haben, dann hast du danach, genau, als dann das späte Aufkommen von Resonanz in Form von keine Faxe, es kam E-Mails. Ja, keine Faxe. Kommentare auf deiner Webseite oder via E-Mail. Wüste Bepöbelung. Ja, das fand ich ja sehr beeindruckend. Doch, hatte was, ja. Wenn wir wirklich darüber gesprochen haben, so und Leute, macht das so und so, da war also Totenstille. Und wenn wir dummes Zeug geblubbert haben. Also wir haben noch fleißige Stammhörer, die jetzt wahrscheinlich auch weinen werden, wenn die das jetzt hören werden. Ja. Aber auch Reiko, grüß dich. Ja, die sind natürlich auch immer, Mensch, wann kommt die nächste Folge raus? Und die warten immer sehnsüchtig auf den Weihnachtsmann. Und wirklich viele Zusendungen waren sehr positiv, ein paar negative, aber klar, die löscht man sofort, wenn schon drin steht, ihr Hornochsen, alles klar, delete, weg die E-Mail, weil muss mich nicht mit beschäftigen, aber dann hör halt nicht zu. Genau, nicht lesen, dann ärgert man sich auch nicht. Aber Kritik war immer mit dabei, wenn die Sachen kommen, da habt ihr wieder Blödsinn erzählt und einer war zu laut, einer war zu leise. Also es kam schon ein bisschen Resonanz. Ich hätte mir mehr erhofft, ehrlich, ich mir weit mehr erhofft, weil die Reichweite war eigentlich da, aber im Großen und Ganzen ist uns eine Folge auf jeden Fall abhandengekommen. Es gibt eine Lost Episode. Also nicht Lost Fernseh, sondern eine ist abhandengekommen. Genau, das war die vom Mumble, die Festplatte mal zugenullt hat. Ja, ja, da war meine Festplatte irgendwann leer, mein Rechner wurde langsamer und irgendwann sagte er, hör mal, du hast keinen Speicherplatz mehr, in den nächsten 3, 2, 1 Sekunden bist du jetzt voll. Hat mir. Und der Podcast war gut. Der war verdammt gut, das ärgert mich. Das war eigentlich die beste Folge. Angela Merkel seinerzeit, die dann mit uns gesprochen hatte. Oh, das war Sachen. Der Barack Obama. Natürlich. Aber gut, der Papst war mit dabei. Der Papst war dabei. Alle, ja, beide. Natürlich, also beide. Alter und Neuer. Natürlich, das ist das kommt so schnell nicht mehr vor. Jogi Löw wollte sich noch dazu schalten. Klar, ja, aber der konnte ja kurzzeitig nicht und der hatte dann ja noch hier... Wegen seinem Zahn. Pelé hatte er doch noch organisiert. Nee, der wollte sich da outen, der Jogi Löw, und hat aber an dem Tag seinen Mann geheiratet. Deswegen konnte er nicht an dem Tag. Ja, also das war wirklich doof, eine Bombenfolge, da habt ihr richtig was verpasst. Also das wäre... Das wäre unser absoluter Durchbruch gewesen. Damit hätten wir danach dann das völlig wäre eigentlich die Abschlussfolge gewesen. Ja, genau. Das wäre die richtige Abschlussfolge gewesen. Und sagen so, das Bäm, das wäre das Ding. Aber ja, sorry, die ist halt weg. Aber ansonsten alle Folgen veröffentlicht. Ich hab zweimal was rausgeschnitten. Ansonsten nichts, weil wir was gesagt haben, was man vielleicht nicht unbedingt öffentlich so einen Namen nennen. Ich entschuldige mich dafür. Du brauchst nicht, Uwe. Ich habe keinen gesagt, aber das ist herausgefunden. Doch, das weiß ja keiner. Ich war mal richtig bei einer Folge richtig schlecht. Ich sag nicht nochmal, muss ich wieder rausschneiden. Nee, ich war richtig schlecht drauf. Nee, da hast du mal einen Namen gesagt, wo man sagt, soll man besser mal nicht sagen und dann ist gut. Ja, aber ansonsten, inhaltlich hat alles super gepasst. Ich muss niemals rausschneiden. Wir haben uns immer vorbildlich verhalten. Wir haben gegen allen abgeratet. Wir waren immer explicit Content und muss man sagen, hat Spaß gemacht mit euch. Wird in Zukunft vielleicht nochmal Spaß machen, weil wie ich am Anfang gesagt habe, Nerdfun ist ja jetzt nicht tot, der ist im Winterschlaf. Und manche schlafen ein bisschen länger, manche noch ein bisschen länger. Also der Nerdfun wird online bleiben, solange wie der Server hält. Und also wir können euch schon mal darauf vorbereiten, dass im August nächsten Jahres ist auf jeden Fall einen Podcast vom Nerdfunk geben wird, wenn wir... Nee, dem wird's nicht gehen. Nee? Nein, dem wird's nicht gehen. Definitiv nicht. Nerdfunk ist erst einmal also dann mindestens halt ein Jahr Winterschlaf. Gut, dann möchte ich sagen, dann den wird's nicht geben. Aber im August könnte es einen Podcast geben mit Pascal, Uwe und Dennis von einer Aktion des Chaos Computer Clubs. Das weiß ich auch noch nicht. Ja, ich bin da, weil... Könnte. Der Grund, wieso ich Nerdfunk jetzt eigentlich so langsam ausbluten lasse, ist ja... Luft ist raus, weil ne, die Themen, wir haben es ausgespielt, das Internet haben wir runtergeladen jetzt, wir haben es ausgedruckt, ist runtergespielt das Thema und jetzt könnte man nur noch über Mate sprechen. Wenn man ehrlich ist, kalt oder warm. Ein richtiges Konzept war da auch nicht hinter, wenn ich ehrlich bin. Ein richtiges Konzept. Ich habe da bunt durchgemischt, ich hab mit denselben Leuten gesprochen, irgendwann habe ich andere dazugenommen und da hat es eigentlich angefangen, problematisch zu werden, wenn man andere dazu nimmt, wenn man sagt, hör mal, habt ihr nicht, liebe Firma X, ihr habt ein tolles Produkt, darüber möchte ich gerne mal Podcast mit euch, weil das ist Nerd-Produkt. Habt ihr nicht Lust und Laune? Und dann sagen die, ja klar, sicher, morgen 19 Uhr sind wir mit dabei, Pressesprecher podcastet mit. Und die melden sich dreimal nicht mehr und sagen, oh sorry, mein Pressesprecher war krank und danach auch nicht mehr. Sag mal, ey Leute, ich bin zwar nur ein kleiner Podcast, aber trotzdem man kann ja schon mal ein bisschen kommunizieren. Also das habe ich nicht nur einmal erlebt, das habe ich mehrmals gehabt mit Teilnehmern, wo ich sagte, das könnte was geben. Und ja, die haben mich aufgesetzt und da habe ich irgendwie ehrlich gesagt Lust verloren. Ich sagte, Leute, das kann nicht sein. Ich will nicht, klar, mit Uwe und Dennis auch immer, aber ich will auch mal was anderes reinbringen. Und ein paar habe ich gemacht, jetzt auch über Integrationsbeirat mal gesprochen, über Ausländerproblematik, wie man die richtig integrieren kann mit einem Beauftragten aus meiner Stadt, den Thomas zum Beispiel, da habe ich da gesprochen drüber. Ja, so hochspannendes Thema, aber die Nerds interessieren sich da als Podcast nicht unbedingt für, habe ich auch in einen Zahlen so gesehen. Trotzdem Spaß gemacht, aber im Grunde soll es eigentlich den anderen Podcaster mal zeigen, macht euch ein Rietz-Konzept. Macht euch ein Konzept, wie man es richtig machen soll. Ich meine, immerhin, wir haben jetzt nächsten Monat vier Jahre durchgehalten. Nächsten Monat sind es 4 Jahre. Ja, am 9., ne? Ja, 4 Jahre durchgehalten nächsten Monat. Also wir haben keine 4 Jahre geschafft, aber trotzdem ohne Konzept immerhin beachtlich. Wenn wir ein Konzept haben, kann es besser werden. Und jeder, der jetzt so einen Podcast machen will, der kann sich ja trotzdem an mich wenden. Das heißt, ich bin ja nicht raus aus der Podcast-Szene. Ich mache ja weiter, aber im Hintergrund. Ich habe weiterhin Shameless Self-Plug. Ich mache ja eine Podcamp. Podcamp.eu mache ich ja weiter als Podcast von Events, also vom Camp und hier vom 31C3 podcaste ich ja weiter, aber nicht in den Umfang wie bisher. Ich mache hier 5 Minuten kurzes Update, so was war interessant, einfach nur um, ja, kennt ihr schon, ne, hier das mein weißes Koks ist hier das Podcasten, ne? Muss ja irgendwie hier Sucht befriedigen, aber trotzdem, ich werde die Technik weiter betreuen. Ich bin ja am Ultraschall mit dabei, ich entwickle ein bisschen mit im Hintergrund da dran und ich helfe anderen Podcasts dabei, wie man WordPress installiert, wie man das richtig installiert, wie man die Ultraschall Reaper Edition installiert, wie man die nutzt, wie man auch Phonik nutzt, wie man so Podcast bei iTunes anmeldet, uns und. Sowas mache ich ja weiterhin. Aber ich werde selber nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit da sein. Ja, weint ruhig, nehmt euch ein paar Taschentücher, aber der Nerdfond, der schläft jetzt ein. Wenn man hier so auf dem Kongress ist oder auf dem Camp, hat man ja eh oft, wenn man dann heimfährt, das Gefühl, man sollte den alten Aluhut wieder auspacken und auch den voll abgeschirmten Vollkörperanzug tragen, bei dem, was hier so an Vorträgen herüberkommt. Und, oh super, aber das ist mein persönliches Highlight. Tim podcastet mit mir zusammen. Ja, leider auf der Bühne, aber ihr könnt es gerade hören. Das ist also Tim, der Podcast-Gott hier, der macht gerade eine Live-Sendung hier, deswegen, wir haben jetzt 3 Uhr. Und ja, Tim ist mein Podcast mit dabei, super als Gast. Der Tim brüllt uns jetzt nieder, dann sollten wir stoppen. Deswegen werden wir jetzt die Segel streichen, weil gegen den kommen wir eh nicht an, gegen Tim. Wenn der loslegt, kommen wir eh nicht dagegen an. Jungs, hat Spaß gemacht mit euch. Danke dir. Wir machen in Zukunft weiter, aber das dauert. Das dauert, dauert sehr, sehr lange. Danke an alle Zuhörer. Ja, danke an alle Zuhörer. Pascal klärt dann mit uns nachher, wie er die Besitztümer aufteilt, also wer das Haus in der Karibik bekommt, die Yacht. Wolltest du den roten oder nur den gelben Porsche haben? Nee, wir hatten ja über den Lamborghini gesprochen. Ach, Uwe, den musst du rausrücken jetzt. Hast du vollgetankt wieder? Ja, der Butler hat den aber gerade, der ist damit unterwegs. Ist aber hier auf dem Kiez unterwegs damit, ja? Ja, der macht immer fetter im Kreis. Verdammt, ey. Okay, ja, also jetzt kriegen wir noch hin. Aber kannst du haben. Ne? Aber kaufen wir noch einen gleich. Das machen wir jetzt nicht vor Publikum. Ja, ich denke, das können wir auch selber klären. Die fetter Buttons hier. Ja. Die können wir jetzt von Holgi ausleihen, die fetter Buttons, kein Thema. Also, wir sind weiter online. Also, wir senden nichts Neues mehr, aber Nerdphone ist und bleibt erstmal online, solange wie die Server halten. Werden wir ins All raussenden damit. Ihr könnt es immer noch nachhören. Ich werde weiterhin unter Unimatrix Zero bloggen. Genau. Zwar nicht mehr so aktiv wie vor einiger Zeit. Ich bin im Moment auch etwas weniger zugange. Pro-Tipp, wenn ihr uns vermisst, hört die Folgen von 1 einfach nochmal bis Folge 88. Sonst auch rückwärts. Das ja, hört auch. Einfach rückwärts und nochmal. Und wir streichen die Segel, weil wenn Tim anfängt, dann sind wir raus. Er war mit dabei. Ich danke euch. Habt eine schöne Zeit. Danke. Tschüss. Ciao. Dann sitze ich immer zweimal.